Hilda! Verschleuchter! Holla! Wenn der Tag anbreche, wäre mir's lieb. Die Nacht ist... Wart! Gut Freund, ihr Herrn! Wir gehen eine Straße. Ihr habt den ehrlichsten Gesellen getroffen bei meiner Treu, auf dem die Sonne scheinte. Vielmehr der Mond jetzt, wollte ich sagen. Spitzbuben sind entweder feige Schufte, die nicht das Herz haben, mich anzugreifen. Oder der Wind hat durch das Laub gerasselt. Jedweder Schall hier, heute dem Gebirge. Vorsichtig. Langsam. Aber wenn ich jetzt nicht bald mit meinem Hut an Theben stoße, so will ich in den finstern Orkus fahren. Ei, hol's der Henker, ob ich mutig bin, ein Mann von Herz. Das hätte mein Gebiet auf anderem Weg auch erproben können. Ruhm krönt ihn, spricht die ganze Welt, und Ehre. Doch in der Mitternacht mich fortzuschicken, ist nicht viel besser als ein schlechter Streich. Ein wenig Rücksicht wäre, und Nächstenliebe so lieb mir als der Keil von Tugenden, mit welchem er des Feindes Reihen sprengt. So sieh's, sprach er. Rüste dich, mein Diener, du sollst den Theben meinen Sieg verkünden und meine zärtliche Gebieterin von meiner nahen Ankunft unterrichten. Doch hätte das nicht Zeit gehabt bis morgen? Will ich ein Pferd sein, ein gesatteltes? Doch sieh, da zeigt sich, denke ich, unser Haus. Triumph, du bist nur mehr am Ziel, Sosias, und allen Feinden soll vergeben sein. Jetzt, Freund, musst du an deinen Auftrag denken. Man wird dich feierlich zur Fürstin führen, Alkmenen, und den Bericht bist du ihr dann vollständig und mit Rednerkunstgesetz des Treffens schuldig, das Amphitryon siegreich fürs Vaterland geschlagen hat. Doch wie zum Teufel mache ich das, da ich dabei nicht war? Verwünscht. Ich wollte, ich hätte zuweilen aus dem Zelt geguckt, als beide Heere im Handgemenge waren. Ei, was? Vom Hauen spreche ich dreist und schießen und werde schlechter nicht bestehen als andere, die auch dem Pfeil noch Pfeife nicht gehört. Doch wär's gut, wenn du die Rolle übtest. Gut, gut bemerkt, Sosias, prüfe dich. Hier soll der Audienzsaal sein und diese Laternen Alkmen, die mich auf dem Thron erwartet. Durchlauchtigste. Mich schickt Amphitryon, mein hoher Herr und euer edler Gatte, von seinem Siege über die Athener die frohe Zeitung euch zu überbringen. Ein guter Anfang. Ach, wahrhaftig, liebster Sosias, meine Freude mäßig ich nicht, da ich dich wiedersehe. Diese Güte vortreffliche beschämt mich, wenn sie stolz gleich gewiss jedweden andern machen würde. Sie, ist auch nicht übel. Und dem teuren Geliebten meiner Seele, Amphitryon, wie geht's ihm? Gnädige Frau, das fasse ich kurz. Wie einem Mann von Herzen auf dem Feld des Ruhms. Ein Blitzkerl, seht ich's warte. Wann denn kommt er? Gewiss nicht später als sein Amt verstattet, wenngleich vielleicht so früh nicht, als er wünscht. Potz alle Welt. Und hat er sonst dir nichts für mich gesagt, Sosias? Er sagt wenig, tut viel und es erbebt die Welt vor seinem Namen. Dass mich die Pest, wo kommt der Witz mir her? Sie weichen also, sagst du, die Athener. Sie weichen. Tot ist Labdakus, ihr Führer, erstürmt Farissa, und wo Berge sind, da hallen sie von unserem Siegsgeschrei. O teuerster Sosias, sieh, das musst du umständlich mir auf jeden Zug erzählen. Ich bin zu euren Diensten, gnädige Frau. Denn in der Tat kann ich von diesem Siege vollständige Auskunft schmeichlich mir erteilen. Stellt euch, wenn ihr die Güte haben wollt, auf dieser Seite hier Farissa vor. Was eine Stadt ist, wie ihr wissen werdet, so groß im Umfang, Präterpropter, um nicht zu übertreiben, wenn nicht größer als Theben. Hier geht der Fluss. Die unsrigen in Schlachtordnung auf einem Hügel hier. Und dort im Tale Haufen weiß der Feind. Nachdem er ein Gelüb zum Himmel jetzt gesendet, dass euch der Wolkenkreis erzitterte, stürzt, die Befehle treffend rings gegeben, er gleich den Strömen brausend auf uns ein. Wir aber, minder tapfer nicht, wir zeigten den Rückweg ihm. Und ihr sollt gleich sehen, wie. Zuerst begegnet er dem Vortrapp hier, der wich. Dann stieß er auf die Bogenschützen dort. Die zogen sich zurück. Jetzt dreist gemacht, rückt er den Schleudern auf den Leib. Die räumten ihm das Feld. Und als verwegen jetzt dem Hauptchor er sich nahte, stürzt dies. Halt, mit dem Hauptchor ist's nicht richtig. Ich höre ein Geräusch dort, wie mir deucht. Wenn ich den ungerufenen Schlingel dort bei Zeiten nicht von diesem Haus entferne, so steht beim Stücks das Glück mir auf dem Spiel, das in Alkmenens Armen zu genießen heute in der Truggestalt Amphitryons Zeus, der Olympische, zur Erde stieg. Es ist zwar nichts und meine Furcht verschwindet, doch um den Abenteuern auszuweichen, will ich mich vollends jetzt zu Hause machen und meines Auftrags mich entledigen. Du überwindest den Merkur, Freund. Oder dich werde ich davon abzuhalten wissen. Doch diese Nacht ist von endloser Länge. Wenn ich 5 Stunden unterwegs nicht bin, 5 Stunden nach der Sonnenuhr von Theben, will ich stückweise sie vom Turm schießen. Entweder hat in Trunkenheit des Siegs mein Herr den Abend für den Morgen angesehen, oder der lockere Phöbus schlummert noch, weil er zu tief ins Fläschchen gestern guckte. Mit welcher Unehrbietigkeit der Schuft dort von den Göttern spricht. Geduld ein wenig. Hier dieser Arm wird bald Respekt ihm lehren. Ach, bei den Göttern der Nacht, ich bin verloren. Da schleicht ein Strauchdieb um das Haus, den ich früher oder später am Galgen sehen werde. Dreist muss ich tun und keck und zuversichtlich. Wer denn ist jener Tölpel dort, der sich die Freiheit nimmt, als wäre er hier zu Hause, mit Pfeifen mir die Ohren voll zu leiern? Soll hier mein Stock vielleicht ihm dazu tanzen? Ein Freund nicht, scheint er der Musik zu sein. Seit der vergangenen Woche fand ich keinen, dem ich die Knochen hätte brechen können. Mein Arm wird steif, empfinde ich in der Ruhe. Und einen Buckel von des deinen Breite, ihn suche ich just, mich wieder einzuüben. Wer Teufel hat den Kerl mir dort geboren? Von Todesschrecken fühle ich mich ergriffen, die mir den Atem stocken machen. Hätte ihn die Hölle ausgeworfen, es könnte entgeisternder mir nicht sein Anblick sein. Jedoch vielleicht geht's dem Hanswurst wie mir und er versucht den Eisenfresser bloß, um mich ins Boxhorn schüchternd einzujagen. Halt kurz, das kann ich auch. Und überdies, ich bin allein, er auch, 2 Fäuste habe ich doch eher nicht mehr. Und will das Glück nicht wohl mir, bleibt mir ein sicherer Rückzug dort. Marsch also. Halt dort! Wer geht dort? Ich. Was für ein Ich? Meins mit Verlaub und meines, denke ich, geht hier unverzollt gleich andern. Mut zur Sirs. Halt! Mit so leichter Zechin kommst du nicht. Von welchem Stand bist du? Von welchem Stande? Von einem auf 2 Füßen, wie ihr seht. Ob Herr du bist, ob Diener, will ich wissen. Nachdem ihr so mich oder so betrachtet, bin ich ein Herr, bin ich ein Dienersmann. Gut, du missfällst mir. Nein, das tut mir leid. Mit einem Wortverräter will ich wissen, nichts wird Gassentreter, Eckenwächter, wer du magst sein. Woher du gehst, wohin und was du hier herumzuzaudern hast. Darauf kann ich euch nicht zur Antwort geben. Als dies, ich bin ein Mensch, dort komme ich her, da gehe ich hin und habe jetzt was vor, das anfängt, Langeweile mir zu machen. Ich sehe dich witzig und du bist im Zuge, mich kurzhin abzufertigen. Mir aber kommt die Lust an, die Bekanntschaft fortzusetzen. Und die Verwicklung einzuleiten, werde ich mit dieser Hand hier hinters Ohr dir schlagen. Mir? Dir. Und hier bist dessen du gewiss. Was wirst du nun darauf beschließen? Wetter, ihr schlagt mir eine gute Faust, Gevatter. Ein Hieb von mittlerem Schro, zuweilen treffe ich noch besser. Wäre ich auch so aufgelegt, wir würden schön uns in die Haare kommen. Das wäre mir recht, ich liebe solchen Umgang. Ich muss jedoch geschäftshalb mich empfehlen. Wohin? Was geht's sich an zum Teufel? Ich will wissen, sag ich dir, wo du hingehst. Jene Pforte will ich mir öffnen lassen, lass mich gehen. Wenn du die Unverschämtheit hast, dich jener Schlosspforte doch zu nähern, sieh, so rasselt ein Ungewitter auf dich ein von Schlägen. Was, soll ich nicht nach Hause gehen dürfen? Nach Hause? Sag das noch einmal. Nun ja, nach Haus. Du sagst von diesem Hause dich? Warum nicht? Ist es nicht Amphitryons Haus? Ob dies Amphitryons Haus ist? Allerdings, Halunk, ist dies das Haus Amphitryons, das Schloss des ersten Feldherrn der Thebaner. Doch welch ein Schluss erfolgt. Was für ein Schluss, dass ich hineingehen werde. Ich bin sein Diener. Sein Diener? Sein Diener. Du? Ich, ja. Amphitryons Diener? Amphitryons Diener des Thebaner Feldherrn. Dein Name ist? Sosias. So. Sias. Hör, dir zerschlage ich alle Knochen. Bist du besinnen? Wer gibt das Recht, dir Unverschämter den Namen des Sosias anzunehmen? Gegeben wird er mir. Ich nehme ihn nicht. Mag es mein Vater dir verantworten. Hat man von solcher Frechheit je gehört? Du wagst mir schamlos ins Gesicht zu sagen, dass du Sosias bist? Ja, allerdings. Und das aus dem gerechten Grunde, weil es die großen Götter wollen, weil es nicht in meiner Macht steht, gegen sie zu kämpfen. Ein anderer sein zu wollen, als ich bin, weil ich muss, ich, Amphitryons Diener sein, wenn ich auch 10-mal Amphitryon, sein Vetter, Lieber oder Schwager wäre. Nun wart, ich will dich zu verwandeln suchen. Ihr Bürger, ihr Thebaner, Mörder, Diebe! Wie, du Nichtswürdiger, du schreist noch? Was? Ihr schlagt mich und ich soll nicht schreien dürfen? Weißt du nicht, dass es Nacht ist? Schlafenszeit? Und dass in diesem Schloss Alkmene hier Amphitryons Gemahlin schläft? Hol euch der Henker! Ich muss den Kürzern ziehen, weil ihr seht, dass mir zur Hand kein Prügel ist wie euch. Doch Schläge erteilen, ohne zu bekommen, das ist kein Heldenstück, das sag ich euch. Schlecht ist es, wenn man Mut zeigt gegen Leute, die das Geschick zwingt, ihren zu verbergen. Zur Sache also, wer bist du? Wenn ich dem entkomme, will ich eine Flasche Wein zur Hälfte opfernd auf die Erde schütten. Bist du Susias noch? Oh, lass mich gehen, dein Stock kann machen, dass ich nicht mehr bin. Doch nicht, dass ich nicht ich bin, weil ich bin. Der einzige Unterschied ist, dass ich mich Susias jetzt so der Geschlagene fühle. Und sie, so mach ich kalt dich. Lass, hör auf, mir zuzusetzen. Eher nicht, als bis du aufhörst. Gut, ich höre auf. Kein Wort entgegne ich mehr, recht sollst du haben. Und allem, was du aufstellst, sag ich ja. Bist du Susias noch, Verräter? Ach, ich bin jetzt, was du willst. Du sprachst, du hättest dich Susias sonst genannt. Wahr ist, dass ich bis diesen Augenblick gewähnt, die Sache hätte ihre Richtigkeit. Doch das Gewicht hat deiner Gründe mich belehrt. Ich sehe jetzt, dass ich mich irrte. Ich bin's, der sich Susias nennt. Susias, du? Ja, Susias. Und wer Glossen macht, hat sich vor diesem Stock in Acht zu nehmen. Ihr ewigen Götter, doch so muss ich auf mich selbst Verzicht jetzt leisten, mir von einem Betrüger meinen Namen stehlen lassen? Du murmelst dir die Zähne, wie ich höre. Nichts, was dir in der Tat zu nahe trete, doch bei den Göttern allen Griechenlands beschwöre ich dich, die dich und mich regieren, vergönne mir auf einen Augenblick, dass ich dir offenherzige Sprache führe. Sprich. Doch dein Stock wird stumme Rolle spielen? Nicht von der Unterhaltung sein, versprech mir, wir schließen Waffenstillstand. Gut es sei, den Punkt bewilk ich. Nun so sage mir, wie kommt der unerhörte Einfall, dir mir meinen Namen schamlos wegzugaunern? Wer ist mein Mantel? Wer ist mein Abendessen? Jedoch ein Namen, kannst du dich darin kleiden, ihn essen, trinken oder ihn versetzen? Was also nützt dieser Diebstahl dir? Wie, du unterstehst dich? Halt, sag ich, wir schlossen Waffenstillstand. Unverschämter, nichtswürdiger! Da wieder hab ich nichts. Schimpfwörter mag ich leiden, dabei kann ein Gespräch bestehen. Du nennst dich Susias? Ja, ich gestehe es, ein unverbürgtes Gerücht hat mir... Genug, den Waffenstillstand breche ich. Und dieses Wort hier nehme ich wieder. Fahr in die Hölle, ich kann mich nicht vernichten. Verwandeln nicht, aus meiner Haut nicht fahren. Und meine Haut dir um die Schultern hängen. Wahrzeit, die Welt steht, so etwas erlebt? Träum ich etwa? Hab ich zur Morgenstärkung heute mehr, als ich gewöhnlich pfleg genossen? Bin ich mir meiner völlig nicht bewusst, hat nicht Amphitryon mich hergeschickt, der Fürstin seine Rückkehr anzumelden? Soll ich ihr nicht den Sieg, den er erfochten und wie Pharissa überging, beschreiben? Bin ich soeben hier nicht angelangt? Halt dich nicht die Laterne, fand ich dich vor dieses Hauses Tür herum nicht lungern? Und als ich mich der Pforte nähern wollte, nahmst du den Stock zur Hand nicht und zerbläutest auf das Unmenschlichste den Rücken mir? Mir ins Gesicht behaupten, dass nicht ich, wohl aber du Amphitryons Diener seist? Das alles fühle ich leider, ist zu wahr, nur gefiel's den Göttern doch, dass ich besessen wäre. Halunke sie, mein Zorn wird augenblicklich wie Hagel wieder auf dich niederregnen. Was du gesagt hast, alles, Zug vor Zug, es gilt von mir. Die Prügel ausgenommen. Von dir? Hier die Laterne bei den Göttern, ich zeuge mir... Du lügst, sag ich, Verräter. Mich hat Amphitryon hierher geschickt. Mir gab der Feldherr der Thebaner gestern, da er vom Staub der Mordschlacht noch bedeckt im Tempel entrat, wo er dem Mars geopfert, gemessenen Auftrag, seinen Sieg in Theben und dass der Feindeführer Labdakus von seiner Hand gefallen anzukündigen. Denn ich bin, sage ich dir, Susias, sein Diener, Sohn des Davos, wackern Schäfers aus dieser Gegend, Bruder Harpagons, der in der Fremde starb, Gemahl der Karis, die mich mit ihren Launen wütend macht. Susias, der im Türmchen saß und dem er noch kürzlich 50 auf den Hintern zählte, weil er zu weit die Redlichkeit getrieben. Da hat er recht. Und ohne dass man selbst Susias ist, kann man von dem, was er zu wissen scheint, nicht unterrichtet sein. Man muss mein Seel ein bisschen an ihn glauben. Zudem, da ich ihn jetzt ins Auge fasse, hat er Gestalt vor mir und Wuchs und Wesen und die spitzbübsche Mien, die mir eigen. Ich muss ihm ein paar Fragen tun, die mich aufs Reine bringen. Von der Beute, die in des Feindes Lager ward gefunden, sagst du mir wohl, wie sich Amphitryon dabei bedacht und was sein Anteil war? Das Diadem ward ihm des Labdakus, das man im Zelt desselben aufgefunden. Was nahm mit diesem Diadem man vor? Man grub den Namenszug Amphitryons auf seine goldene Stirne leuchtend ein. Vermutlich trägt er selber jetzt. Alkmenen ist es bestimmt. Sie wird zum Angedenken des Siegs den Schmuck um ihren Busen tragen. Und zugefertigt aus dem Lager wird dir das geschenkt? In einem goldenen Kästchen, auf das Amphitryon sein Wappen drückte. Er weiß um alles. Alle Teufel jetzt, ich fange im Ernst an, mir zu zweifeln an. Durch seine Unverschämtheit ward er schon und seinen Stock Susias. Und jetzt wird er, das fehlte nur, es auch aus Gründen noch. Zwar, wenn ich mich betaste, wollte ich schwören, dass dieser Leib Susias ist. Wie find ich nur aus diesem Labyrinth? Was ich getan, da ich ganz einsam war, was niemand hat gesehen, kann niemand wissen. Falls er nicht wirklich ich ist, so wie ich. Gut, diese Frage wird mir Licht verschaffen. Das gilt's, dies fängt ihn. Nun, wir werden sehen. Als beide Herr im Handgemenge waren, was machtest du, sag an, in den Gezelten, wo du gewusst, geschickt dich hinzudrücken? Von einem Schinken? Hat den Kerl der Teufel. Den ich im Winkel des Gezeltes fand, schnitt ich ein Kernstück mir, ein saftiges. Und öffnete geschickt ein Flaschenfutter, um für die Schlacht, die draußen wacht, gefochten, ein wenig Munterkeit mir zu verschaffen. Nun ist es gut. Nun wär's gleich viel, wenn mich die Erde gleich von diesem Platz verschlänge. Denn aus dem Flaschenfutter trinkt man nicht, wenn man wie ich zufällig nicht im Sacke den Schlüssel, der gepasst gefunden hätte. Ich sehe, alter Freund, nunmehr, dass du die ganze Portion Sosias bist, die man auf dieser Erde brauchen kann. Ein mehreres scheint überflüssig mir. Fern sei mir, den Zudringlichen zu spielen, und gern trete ich vor dir zurück. Nur habe die Gefälligkeit für mich und sage mir, da ich Sosias nicht bin, wer ich bin. Denn etwas gibst du zu, muss ich doch sagen. Wenn ich nicht mehr Sosias werde sein, sei du's, es ist mir recht, ich will gedreien. Jedoch, solange ich's bin, wagst du den Hals, wenn dir der unverschämte Einfall kommt. Gut, gut, mir fängt der Kopf zu schweren an. Ich sehe jetzt, mein Seel, wie sich's verhält. Wenn ich's auch gleich noch völlig nicht begreife. Jedoch, die Sache muss ein Ende nehmen, und das Gescheiteste, zum Schluss zu kommen, ist, dass ich meiner Wege gehe, leb wohl. Wie Galgenstrick, so muss ich alle Knochen dir lähmen! Ihr gerechten Götter, wo bleibt mir euer Schutz? Mein Rücken heilt in Wochen nicht, wenn auch Amphitryon den Stock nicht rührt. Wohlan, ich meide denn den Teufelskerl und geh zurück ins Lager, so finster diese Höllennacht auch glotzt. Das war mir eine rühmliche Gesandtschaft. Wie wird dein Herr, Sosias, dich empfangen? Nun endlich. Warum trolltest du nicht früher? Du hättest dir böse Risse sparen können. Denn dass ihn eines Gottes Arm getroffen. Die Ehre kümmert den Halunken nicht. Ich traf ihn wie der beste Büttel auch. Nun mag es sein, gesündigt hat er genug, verdient, wenn auch nicht eben heut, die Prügel. Er mag auf Abschlag sie empfangen haben. Wenn mir der Schuft mit seinem Zeterschrei, als ob man ihn zum Braten spießen wollte, nur nicht die Liebenden geweckt. So wahr ich lebe. Zeus bricht schon auf. Er kommt, der Göttervater. Und zärtlich gibt Alkmen, als wär's ihr teurer Gemahl Amphitryon, ihm das Geleit. Lass, meine teuerste Alkmene, dort die Fackeln sich entfernen. Zwar, sie leuchten dem schönsten Reiz, der auf der Erde blüht, und keiner der Olympier sah ihn schöner. Jedoch, wie sag ich, sie verraten den, den dieser Reiz hierher gelockt, Geliebte, und besser wird es ein Geheimnis bleiben, dass dein Amphitryon in Theben war. Sie sind dem Krieg geraubt, die Augenblicke, die ich der Liebe opfernd dargebracht. Die Welt könnt ihn missdeuten, diesen Raub. Und gern entbehrt ich andere Zeugen seiner als nur die eine, die ihn mir verdankt. Amphitryon, so willst du gehen? Ach, wieso lästig ist so viel Ruhm, Geliebte? Wie gern gebe ich das Diadem, das du erkämpft, für einen Strauß von Veilchen hin, um eine niedre Hütte eingesammelt. Was brauchen wir als nur uns selbst? Warum wird so viel Fremdes noch dir aufgedrungen, dir eine Krone und der Feldherrnstab? Zwar, wenn das Volk dir jauchzt und sein Entzücken in jedem großen Namen sich verschwendet, ist der Gedanke süß, dass du mir angehörst. Doch dieser flüchtige Reiz kann er vergelten, was ich empfinde, wenn im wilden Treffen der Pfeil auf diesen teuren Busen zielt? Wie öd ist ohne dich dies Haus! Wie träge bist du mir fern der muntre Reihen der Stunden, wenn sie den Tag herauf mir führen sollen. Ach, was das Vaterland mir alles raubt, das fühle ich mein Amphitryon erst seit heute, da ich zwei kurze Stunden dich besaß. Geliebte, wie du mich entzückst. Doch eine Besorgnis auch erregst du mir, die ich, so scherzhaft sie auch klingt, dir nennen muss. Du weißt, dass ein Gesetz der Ehe ist und eine Pflicht und dass, wer Liebe nicht erwirbt, noch Liebe vor dem Richter fordern kann. Sieh, dies Gesetz, es stört mein schönstes Glück. Dir möchte ich, deinem Herzen, teuerste, jedwede Gunst verdanken. Möchte gern nicht, dass du einer Förmlichkeit dich fügtest, zu der du dich vielleicht verbunden wähnst. Wie leicht verscheuchst du diese kleinen Zweifel. So öffne mir dein Inneres denn und sprich, ob den Gemahl du heut, dem du verlobt bist, ob den Geliebten du empfangen hast. Geliebter und Gemahl? Was sprichst du da? Ist es dies heilige Verhältnis nicht, das mich allein dich zu empfahren berechtigt? Wie kann dich ein Gesetz der Welt nur quälen, das weit entfernt beschränkend hier zu sein, vielmehr den kühnsten Wünschen, die sich regen, jedwede Schranke glücklich niederreißt? Was ich dir fühle, teuerste Alkmene, das überflügelt sie um Sonnenferne, was ein Gemahl dir schuldig ist. Entwöhne, Geliebte, von dem Gatten dich und unterscheide zwischen mir und ihm. Sie schmerzt mich, diese schmähliche Verwechslung. Und der Gedanke ist mir unerträglich, dass du den Laffen bloß empfangen hast, der kalt ein Recht auf dich zu haben wähnt. Ich möchte dir, mein süßes Licht, dies Wesen eigener Art erschienen sein, Besieger dein, weil über dich zu siegen die Kunst die großen Götter mich gelehrt. Wozu den eitlen Feldherrn der Thebaner einmischen hier, der für ein großes Haus jüngst eine reiche Fürstentochter freite? Was sagst du? Sieh, ich möchte deine Tugend ihm, jenem öffentlichen Gecken, lassen. Und mir, deine Liebe vorbehalten. Amphitryon, du scherzest. Wenn das Volk hier auf den Amphitryon dich schmähen hörte, es müsste doch dich einen anderen wähnen. Ich weiß nicht wen. Nicht, dass es mir entschlüpft in dieser heiteren Nacht, wie vor dem Gatten oft der Geliebte aus sich zeichnen kann. Doch, da die Götter eines und das andere in dir mir einigten, verzeih ich diesem von Herzen gern, was der vielleicht verbrach. Versprich mir denn, dass dieses heitere Fest, das wir jetzt frohem Wiedersehen gefeiert, dir nicht aus dem Gedächtnis weichen soll? Dass du den Göttertag, den wir durchlebt, Geliebteste, mit deiner weiteren Ehe gemeinem Taglauf nicht verwechseln willst. Versprich, sag ich, dass du an mich willst denken, wenn einst Amphitryon zurückgekehrt. Nun ja, was soll man dazu sagen? Dank dir. Es hat mehr Sinn und Deutung, als du glaubst. Leb wohl. Mich ruft die Pflicht. So willst du fort? Nicht diese kurze Nacht bei mir, Geliebter, die mit 10.000 Schwingen fleucht, vollenden? Schien diese Nacht dir kürzer als die anderen? Ach. Süßes Kind. Es konnte doch Aurora für unser Glück nicht mehr tun, als sie tat. Leb wohl. Ich sorge, dass die anderen nicht länger dauern, als die Erde braucht. Er ist berauscht, glaub ich. Ich bin es auch. Das nenne ich Zärtlichkeit mir, das mir Treue, das mir ein artig Fest, wenn Eheleute nach langer Trennung jetzt sich wiedersehen. Doch jener Bauer dort, der mir verbunden, ein Klotz ist just so zärtlich auch wie er. Jetzt muss ich eilen und die Nacht erinnern, dass uns der Weltkreis nicht aus aller Ordnung kommt. Die gute Göttin Kupplerin verweilte uns 17 Stunden über Theben heut. Jetzt mag sie weiterziehen und ihren Schleier auch über andere Abenteuer werfen. Jetzt seht den Unempfindlichen, da geht er! Nun soll ich dem Amphitryon nicht folgen? Ich werde doch, wenn er ins Lager geht, nicht auf die Bärenhaut mich legen sollen. Man sagt doch was. Ei, was dazu ist Zeit. Was du gefragt, das weißt du, damit basta. In diesem Stücke bin ich ein Lakoner. Ein Tölpel bist du. Gutes Weib, sagt man. Behalt mich lieb und tröst dich, und was weiß ich. Was Teufel kommt dir in den Sinn? Soll ich mit dir zum Zeitvertreib hier Fratzen schneiden? 11 Ehstands ja erschöpfendes Gespräch. Und schon seit Olems Zeit sag ich dir alles. Verräter! Sie Amphitryon, wie er den schlechtsten Leuten gleich sich zärtlich zeigt. Und schäme dich, dass in Ergebenheit zu seiner Frau und ehelicher Liebe ein Herr der großen Welt dich übertrifft. Er ist noch in den Flitterwochen, Kind. Es gibt ein Alter, wo sich alles schickt. Was diesem jungen Paare steht, das möchte ich von Weitem sehen, wenn wir es verüben wollten. Es wird uns lassen, wenn wir alten Esel mit süßen Brocken um uns werfen wollten. Der Grobian! Was das für Reden sind! Bin ich nicht mehr imstand? Das sage ich nicht. Dein offener Schaden lässt sich übersehen. Wenn's finster ist, so bist du grau. Doch hier auf offenem Markt wird's einen Auflauf geben, wenn mich der Teufel plagte zu scharwenzeln. Ging ich nicht gleich, so wie du kamst, Verräter, zur Plumpe? Kennt dich dieses Haar mir nicht? Leg dich dieses reingewaschene Kleid nicht an? Und das, um ausgehunzt von dir zu werden. Ei, was ein reines Kleid! Wenn du das Kleid ausziehen könntest, das dir von Natur ward, ließ ich die schmutzige Schürze mir gefallen. Als du mich freitest, da gefiel dir's doch. Kann ich dafür, wenn es die Zeit genutzt? Nein, liebstes Weib, doch ich kann's auch nicht flicken. Halunke! Du verdienst es nicht, dass eine Frau dir von Ehr und Reputation geworden. Wärst du ein wenig minder Frau von Ehre und rissest mir dafür die Ohren nicht mit deinen ew'gen Zänkereien ab. Was? So missfällt's dir wohl, dass ich in Ehren mich stets erhielt, mir guten Ruf erwarb. Behüte Himmel mich, pfleg deiner Tugend. Nur führe sie nicht wie ein Schlittenpferd stets durch die Straßenläuten und den Markt. Dir wäre ein Weib gut, wie man sie in Theben verschmitzt und voller Ränke finden kann. Ein Weib, das dich in süße Worte tränkte, damit du ihr den Hahn rein niederschluckst. Was das betrifft, mein Seel, da sage ich dir, Gedankenübel quälen nur die Narren. Den Mann vielmehr beneide ich, dem ein Freund den Sold der Ehe vorschießt. Alt wird er und lebt das Leben aller seiner Kinder. Du wärst so schamlos, mich zu reizen? Wärst so frech, mich förmlich aufzufordern, dir den freundlichen Thebaner, welcher abends mir auf der Fährte schleicht, zu adjungieren? Hol mich der Teufel, ja! Wenn du mir nur ersparst, Bericht darüber anzuhören. Bequeme Sünd ist, find ich, so viel wert als lästige Tugend. Und mein Wahlspruch ist nicht so viel eher in Theben und mehr Ruhe. Fahr wohl jetzt, Karis, Schatzkind. Fort muss ich, Amphitryon wird schon im Lager sein. Warum, um diesen Niederträchtigen mit einer offenbaren Tat zu strafen, fehlt's an Entschlossenheit mir? O, ihr Götter! Wie ich es jetzt bereue, dass die Welt für eine ordentliche Frau mich hält. Steh, Gaudieb! Sag ich mir, vermaledeite Halunke! Weißt du, tauge nichts, dass dein Geschwätz dich an den Galgen bringen wird und das mit dir nach Würden zu verfahren, nur meinem Zorn ein tüchtiges Rohr gebricht? Wenn ihr es aus diesem Ton nehmt, sag ich nichts. Befehlt, so träum ich oder bin betrunken. Mir solche Märchen schamlos aufzubürden. Erzählungen, wie unsere Ammen sie den Kindern abends in die Ohren lullen. Meinst du, ich werde dir die Possen glauben? Behüt, ihr seid der Herr und ich der Diener. Ihr werdet tun und lassen, was ihr wollt. Es sei. Ich unterdrücke meinen Zorn. Gewinne die Geduld, mir ab, noch einmal vom Ei den ganzen Hergang anzuhören. Ich muss dies Teufelsrätsel mir entwirren und nicht den Fuß eher setze ich dort ins Haus. Nimm alle deine Sinne wohl zusammen und steh mir Rede, pünktlich Wort für Wort. Doch, Herr, aus Furcht, vergibt mir anzustoßen, ersuche ich euch, ehe wir zur Sache schreiten, den Ton mir der Verhandlung anzugeben. Soll ich nach meiner Überzeugung reden, ein ehrlicher Kerl versteht mich, oder so, wie es bei Hofe üblich mit euch sprechen? Sag ich euch dreist die Wahrheit, oder soll ich mich wie ein wohlgezogener Mensch betragen? Nichts von den Fratzen. Ich verpflichte dich, Bericht mir unverhohlen abzustatten. Gut, lasst mich machen jetzt, ihr sollt bedient sein. Ihr habt bloß mir die Fragen auszuwerfen. Auf den Befehl, den ich dir gab. Ging ich durch eine Höllenfinsternis, als wäre der Tag 10.000 Klaftern tief versunken, euch allen Teufel und den Auftrag gebend, den Weg nach Theben und die Königsburg. Was, Schurke, sagst du? Das ist die Wahrheit. Während du den Weg verfolgtest? Setz dich den Fuß stets einen vor den anderen und ließ die Spuren hinter mir zurück. Was, ob dir was begegnet, will ich wissen. Nichts, Herr, als dass ich Salva Venia die Seele voll von Furcht und Schrecken hatte. Darauf eingetroffen hier? Übte ich ein wenig mich auf den Vortrag, den ich halten sollte, und stellte witzig die Laterne mir als eure Gattin die Prinzessin vor. Dies abgemacht? Ward ich gestört. Jetzt ganz. Gestört wodurch? Wer störte dich? So sieh es. Wie soll ich das verstehen? Wie es verstehen sollt, mein Seel, da fragt ihr mich zu viel. Sosias störte mich, da ich mich übte. Sosias? Welch ein Sosias? Was für ein Galgenstrick, Halunke von Sosias, der außer dir den Namen führt in Theben, hat dich gestört, da du dich eingeübt. Sosias, der bei euch in Diensten steht, den ihr vom Lager gestern abgeschickt, im Schlosse eure Ankunft anzumelden. Du? Was? Ich, ja. Ein Ich, das Wissenschaft von all unseren Heimlichkeiten hat. Das Kästchen und die Diamanten kennt, dem ich vollkommen gleich, das mit euch spricht. Was für Erzählungen! Wahrhaftige! Ich will nicht leben, Herr, belüge ich euch. Dies Ich war früher angelangt als ich. Und ich war hier in diesem Fall mein Seel, noch ehe ich angekommen war. Woher entspringt dies Irrgeschwätz? Der Wischwasch? Ist's Träumerei, ist es Betrunkenheit, Gehirnverrückung? Oder soll's ein Scherz sein? Es ist mein völliger Ernst, Herr. Und ihr werdet auf Ehrenwort mir euren Glauben schenken, wenn ihr so gut sein wollt. Ich schwör's euch zu, dass ich, der einfach aus dem Lager ging, ein Doppelter in Theben eingetroffen. Dass ich mir glotzend hier begegnet bin. Dass hier dies eine Ich, das vor euch steht, vor Müdigkeit und Hunger ganz erschöpft, das andere, das aus dem Hause trat, frisch einen Teufelskerl gefunden hat. Dass diese beiden Schufte eifersüchtig jedweder euren Auftrag auszurichten, sofort in Streit gerieten. Und dass ich mich wieder ab ins Lager trollen musste, weil ich ein unvernünftiger Schlingel war. Man muss von meiner Sanftmut sein, von meiner Friedfertigkeit, von meiner Selbstverleugnung, um einem Diener solche Sprache zu gestatten. Herr, wenn ihr euch ereifert, schweige still. Wir wollen von was anderem sprechen. Gut. Weiter denn. Du siehst, ich mäßge mich. Ich will geduldig bis ans Endlich hören. Doch sage mir auf dein Gewissen jetzt, ob das, was du für wahr mir geben willst, wahrscheinlich auch nur auf den Schatten ist. Kann man's begreifen, reimen, kann man's fassen? Behüte, wer verlangt denn das von euch? Ins Tollhaus weiß ich den, der sagen kann, dass er von dieser Sache was begreift. Es ist gehauen nicht und nicht gestochen. Ein Vorfall, koboldartig wie ein Märchen, und dennoch ist es, wie das Sonnenlicht. Falls man demnach fünf Sinne hat, wie glaubt man's? Mein Seel, es kostete die größte Pein mir so gut wie euch, ehe ich es glauben lernte. Ich hielt mich für besessen, als ich mich hier aufgepflanzt fand, lärmend auf dem Platze. Und einen Gauner schalt ich lange mich. Jedoch zuletzt erkannte ich, musste ich mich ein Ich so wie das andere anerkennen. Hier stand's, als wäre die Luft ein Spiegel vor mir, ein Wesen völlig wie das meinige. Von diesem Anstand seht, von diesem Wuchse. Zwei Tropfen Wasser sind nicht ähnlicher. Ja, wär's nur geselliger gewesen, kein solcher mürrischer Grobian, ich könnte auf Ehre sehr damit zufrieden sein. Doch endlich bist du nicht ins Haus gegangen. Ins Haus? Was? Ihr seid gut, auf welche Weise? Und da sagt ich nicht eigensinnig stets die Pforte mir? Wie, was zum Teufel? Wie mit einem Stocke, von dem mein Rücken noch die Spuren trägt. So schlug man dich. Und tüchtig. Wer schlug dich? Wer unterstand sich das? Ich. Du? Dich schlagen? Mein Seel, ja, ich. Nicht dieses Ich von hier, doch das vermaledeite Ich vom Hause, das wie fünf Ruderknechte schlägt. Unglück verfolge dich, mit mir also zu reden. Ich kann's euch datun, Herr, wenn ihr's begehrt. Mein Zeuge, mein Glaubwürdiger, ist der Gefährte meines Missgeschicks, mein Rücken. Das Ich, das mich von hier verjagte, stand im Vorteil gegen mich. Es hatte Mut und zwei geübte Arme, wie ein Fechter. Zum Schlusse hast du meine Frau gesprochen? Nein. Nicht? Warum nicht? Ei, aus guten Gründen. Und wer hat dich, Verräter, deine Pflicht verfehlen lassen, Hund nichtswürdiger? Muss ich es 10 und 10 Mal wiederholen? Ich habe ich euch gesagt, dies teufelt sich, dass ich der Türe dort bemächtigt hatte. Dass ich, dass das alleinige Ich will sein. Dass ich vom Hause dort, dass ich vom Stocke, dass ich, das mich halb tot geprügelt hat. Es muss die Bestie getrunken haben. Sich vollends um das bisschen Hirn gebracht. Ich will des Teufels sein, wenn ich heute mehr als meine Portion getrunken habe. Auf meinen Schwur, mein Seel, könnt ihr mir glauben. So hast du dich unmäßigem Schlaf vielleicht ergeben. Vielleicht hast dir ein böser Traum den aberwitzigen Vorfall vorgespiegelt, den du mir hier für Wirklichkeit erzählst. Nichts von dem. Ich schlief seit gestern nicht und hatte im Wald auch gar nicht Lust zu schlafen. Ich war erwacht vollkommen, als ich eintraf. Und sehr erwacht und munter war der andere Sosias, als er mich so tüchtig walkte. Schweig! Was ermüd ich mein Gehirn. Ich bin verrückt, selbst solchen Wischwasch anzuhören. So ist's. Weil es aus meinem Munde kommt, ist's albern Zeug. Nicht wert, dass man es höre. Doch hätte sich ein großer selbst zerwalkt, so würde man Mirakel schreien. Lass mir die Pforte öffnen. Komm, meine Karis. Lass den Göttern uns ein Opfer dankbar auf den Altar legen. Lass ihren großen heiligen Schutz noch ferner mich auf den besten Gatten niederflehen. Oh Gott, Amphitryon! Der Himmel gebe, dass meine Gattin nicht vor mir erschrickt. Nicht fürcht ich, dass nach dieser flüchtigen Trennung Alkmene minder zärtlich mich empfängt, als ihr Amphitryon zurückgekehrt. So früh zurück? Was? Dieser Ausruf fürwahr scheint ein zweideutig Zeichen mir, ob auch die Götter jenen Wunsch erhört. Ich törichte. Ich stand im Wahn, dass mich der Krieg zu lange schon von hier entfernt. Zu spät war meine Rechnung, kehrte ich wieder. Doch du belehrst mich, dass ich mich geirrt. Und mit Befremden nehme ich wahr, dass ich ein Überlästiger aus den Wolken falle. Ich weiß nicht. Nein, Alkmene, verzeih. Mit diesem Worte hast du Wasser zu meiner Liebe Flammen hingetragen. Hier ward kein Flügelschlag der Zeit vernommen. Und unter rauschendem Vergnügen sind in diesem Schloss 5 abgezählte Monden wie so viel Augenblicke hingeflohen. Ich habe Mühe, mein teurer Freund, zu fassen, worauf du diesen Vorwurf gründen magst. Beklagst du über meine Kälte dich, so siehst du mich verlegen, wie ich dich befriedigen soll. Ich denke, gestern, als du um die Abenddämmerung mir erschienst, trug ich die Schuld, an welche du mich mahnst, aus meinem warmen Busen reichlich ab? Kannst du noch mehr dir wünschen, mehr begehren, so muss ich meine Dürftigkeit gestehen. Ich gab dir wirklich alles, was ich hatte. Wie? Und du fragst noch? Flog ich gestern nicht, als du mich heimlich auf den Nacken küsstest? Ich spann, ins Zimmer warst du eingeschlichen, wie aus der Welt entrückt dir an die Brust? Kann man sich inger des Geliebten freuen? Was sagst du mir? Was das für Fragen sind. Du selber warst unmäßiger Freude voll, dich so geliebt zu sehen. Und als ich lachte, inzwischen mir die Träne floss, schwurst du mit seltsam schauerlichem Schwur mir zu, dass nie die Hehre so den Jupiter beglückt. Ihr irrigen Götter. Drauf, als der Tag erglühte, hielt länger dich kein Flehen bei mir zurück. Auch nicht die Sonne wolltest du erwarten. Du gehst, ich werfe mich aufs Lager nieder. Heiß ist der Morgen, schlummern kann ich nicht. Ich bin bewegt, den Göttern will ich opfern. Und auf des Hauses Vorplatz treffe ich dich. Ich denke, Auskunft, Traun, bist du mir schuldig, wenn deine Wiederkehr mich überrascht, bestürzt auch, wenn du willst. Nicht aber ist dein Grund hier, mich zu schelten, mir zu zürnen. Hat mich etwa ein Traum bei dir verkündet, Alkmene? Hast du mich vielleicht im Schlaf empfangen, dass du wähnst, du habest mir die Forderung der Liebe schon entrichtet? Hat dir ein böser Dämon das Gedächtnis geraubt, Amphitryon? Hat dir vielleicht ein Gott den heitern Sinn verwirrt, dass du die keusche Liebe deiner Gattin höhnend von allem Sittlichen entkleiden willst? Was? Mir wagst du zu sagen, dass ich gestern hier um die Dämmerung eingeschlichen bin? Dass ich dir scherzend auf den Nacken? Teufel! Was? Mir wagst du zu leugnen, dass du gestern hier um die Dämmerung eingeschlichen bist? Dass du dir jede Freiheit hast erlaubt, die dem Gemahl mag zustehen über mich? Du scherzest! Lass zum Ernst uns wiederkehren, der nicht an seinem Platz ist, dieser Scherz. Du scherzest. Lass zum Ernst uns wiederkehren, denn roh ist und empfindlich dieser Scherz. Ich hätte jede Freiheit mir erlaubt, die dem Gemahl mag zustehen über dich? War's nicht so? Geh, Unedelmütiger. Alkmene, bei den Göttern, du bedenkst nicht, was dies Gespräch für Folgen haben kann. Besinne dich. Versammle deine Geister. Fortan werde ich dir glauben, was du sagst. Was auch daraus erfolgt, Amphitryon, ich will's, dass du mir glaubst. Du sollst mich nicht so unanständigen Scherzes fähig wähnen. Sehr ruhig siehst du um den Ausgang mich. Kannst du im Ernst ins Angesicht mir leugnen, dass du im Schlosse gestern dich gezeigt? Falls nicht die Götter fürchterlich dich straften, gilt jeder andere schnöde Grund mir gleich. Den innern Frieden kannst du mir nicht stören. Und auch die Meinung hoffe ich nicht der Welt. Den Riss bloß werde ich in der Brust empfinden, dass mich der Liebste grausam kränken will. Unglückliche! Welch eine Sprach! Und auch schon die Beweise hast du dir gefunden? Ist es erhört? Die ganze Dienerschaft ist dieses Schlosses Zeuge mir. Es würden die Steine mir, die du betratst, die Bäume, die Hunde, die deine Knie umwedelten, von dir mir Zeugnis reden, wenn sie könnten. Die ganze Dienerschaft, es ist nicht möglich. Soll ich, du Unbegreiflicher, dir den Beweis jetzt geben, den Entscheidenden? Von wem empfing ich diesen Gürtel hier? Was? Einen Gürtel? Du? Bereits von mir? Das Diadem sprachst du des Labdakus, den du gefällt hast in der letzten Schlacht. Was soll ich davon denken? Lasst mich gewähren, das sind schlechte Kniffe, das Diadem halte ich in meinen Händen. Wo? Hier. Das Siegel ist noch unverletzt und gleichwohl trügen mich nicht alle Sinne. Schnell, öffne mir das Schloss. Mein Seel, der Platz ist leer. Der Teufel hat es weggestibitzt, es ist kein Diadem, das Labdakus zu finden. Oh, ihr allmächtigen Götter, die Welt regieren, was habt ihr über mich verhängt? Was kann in aller Welt ihn so bewegen? Warum ergreift Bestürzung ihn Entgeisterung bei dieses Steines Anblick, den er kennt? Ich habe sonst von Wundern schon gehört, von unnatürlichen Erscheinungen, die sich aus einer anderen Welt hierher verlieren. Doch heute knüpft der Faden sich von jenseits an meine Ehre und erdrosselt sie. Nach diesem Zeugnis, sonderbarer Freund, wirst du noch leugnen, dass du mir erschienst und dass ich meine Schuld schon abgetragen? Nein, doch du wirst den Hergang mir erzählen. Amphitryon. Du hörst, ich zweifle nicht. Man kann dem Diadem nicht widersprechen. Gewisse Gründe lassen bloß mich wünschen, dass du umständlich die Geschichte mir von meinem Aufenthalt im Schloss erzählst. Mein Freund, du bist doch krank, nicht? Krank? Krank nicht. Vielleicht, dass eine Sorge dir des Krieges den Kopf beschwert, dir die zudringliche, des Geistes heitere Tätigkeit befangen. Wahr ist's, ich fühle mir den Kopf benommen. Komm, ruhe dich ein wenig aus. Lass mich, es drängt nicht. Wie gesagt, es ist mein Wunsch, ehe ich das Haus betrete, den Bericht von dieser Ankunft gestern anzuhören. Die Sache ist kurz. Der Abend dämmerte, ich saß in meiner Klaus und spann und träumte bei dem Geräusch der Spindel mich ins Feld, mich und der Krieger Waffen hin, als ich ein Jauchzen an der fernen Pforte hörte. Wer jauchzte? Unsere Leute. Nun? Es fiel mir wieder aus dem Sinn. Auch nicht im Traume gedachte ich noch, welch eine Freude mir die guten Götter aufgespart. Und eben nahm ich den Faden wieder auf, als es jetzt zuckend mir durch alle Glieder fuhr. Ich weiß. Du weißt es schon. Darauf? Darauf ward viel geplaudert, viel gescherzt und stets verfolgten sich und kreuzten sich die Fragen. Wir setzten uns, und jetzt erzähltest du mit kriegerischer Rede mir, was bei Pharissa jüngst geschehen, mir von dem Labdakus und wir in die ewige Nacht gesunken und jeden blutgen Auftritt des Gefechts. Drauf ward das prächtige Diadem mir zum Geschenk, das einen Kuss mich kostete. Viel bei dem Schein der Kerze ward's betrachtet, und einem Gürtel gleich verband ich es, den deine Hand mir um den Busen schlang. Kann man, frag ich, den Dolch lebhafter fühlen? Jetzt ward das Abendessen aufgetragen. Doch weder du noch ich beschäftigten uns mit dem Ortolanen, der vor uns stand, noch mit der Flasche fiel. Du sagtest scherzend, dass du von meiner Liebe Nektar lebtest. Du seist ein Gott. Und was die Lust dir sonst, die ausgelassen in den Mund dir legte? Die ausgelassen in den Mund mir legte? Ja, in den Mund dir legte. Nun, hierauf? Warum so finster, Freund? Hierauf jetzt? Standen wir von der Tafel auf. Und nun? Und nun? Nachdem wir von der Tafel aufgestanden? Nachdem ihr von der Tafel aufgestanden? So gingen wir. Ginget? Gingen wir. Nun ja. Warum steigt solche Röte ins Antlitz dir? Oh, dieser Dolch, er trifft das Leben mir. Nein, nein, Verräterin, ich war es nicht. Und wer sich gestern um die Dämmerung hier eingeschlichen als Amphitryon, war der nichtswürdigste der Lotterbuben. Abscheuliche. Treulose, undankbare. Fahr hin jetzt, Mäßigung. Und du, die mir bisher der Ehre Forderung lähmtest, Liebe, Erinnerung, Fahrt und Glück und Hoffnung hin. Fortan in Wut und Rache will ich schwelgen. Fahr hin auch du, unedelmütiger Gatte. Es reißt das Herz sich blutend von dir los. Abscheulich ist der Kunstgriff, er empört mich. Wenn du dich einer anderen zugewendet, bezwungen durch der Liebe Pfeil, es hätte dein Wunsch mir würdig selbst vertraut, so schnell dich als diese feige List zum Ziel geführt. Du siehst entschlossen, mich das Band zu lösen, das deine wankelmütige Seele drückt. Und ehe noch der Abend sich verkündet, bist du befreit von allem, was dich bindet. Schmachvoll, wie die Beleidigung ist, die sich mir zugefügt. Ist dies das Mindeste, was meine Ehre bluten fordern kann? Dass ein Betrug vorhanden ist, ist klar. Wenn meine Sinn auch das fluchwürdige Gewebe noch nicht fassen, Zeugen doch jetzt rufe ich, die es mir zerreißen sollen. Ich rufe deinen Bruder mir, die Feldherren, das ganze Heer mir der Thebaner auf, aus deren Mitte ich eher nicht gewichen, als mit des heutigen Morgens Dämmerstrahl. Dann werde ich auf des Rätsels Grund gelangen. Und wer, rufe ich, wer mich hintergangen? Herr, soll ich etwa... Schweig, ich will nichts wissen, du bleibst und harrst auf diesem Platze mein. Befehlt ihr, Fürstin? Schweig, ich will nichts wissen. Verfolgt mich nicht, ich will ganz einsam sein. Was das mir für ein Auftritt war. Er ist verrückt, wenn er behaupten kann, dass er im Lager die verflossene Nacht geschlafen. Nun, wenn der Bruder kommt, so wird sich's zeigen. Dies ist ein harter Schlag für meinen Herrn. Ob mir wohl etwas Ähnliches beschert ist? Ich muss ein wenig auf den Strauch ihr klopfen. Was gibt's? Er hat die Unverschämtheit, dort mir maulend noch den Rücken zuzukehren. Es läuft mein Seel mir über den Rücken, da ich den Punkt den Kitzligen berühren soll. Ich möchte fast den Vorwitz bleiben lassen. Zuletzt ist doch so lang wie breit, wenn man's nur mit dem Licht nicht untersucht. Frisch auf, der Wurf soll gelten, wissen muss ich's. Helft dir der Himmel, Karis! Was? Du nahst mir noch, Verräter! Was? Du hast die Unverschämtheit, da ich dir zürne, keck mich anzureden? Nun, ihr gerechten Götter, sag, was hast denn du? Man grüßt sich doch, wenn man sich wieder sieht. Wie du gleich über nichts die Fletten sträubst. Was nennst du über nichts? Was nennst du nichts? Was nennst du über nichts, Unwürdiger? Was? Ich nenne nichts, die Wahrheit dir zu sagen, was nichts in Prosa wie in Versen heißt. Und nichts, du weißt, ist ungefähr so viel, wie nichts versteh mich oder nur sehr wenig. Wenn ich nur wüsste, was die Hände mir gebunden hält. Es kribbelt mir, dass ich's kaum mäßge, dir die Augen auszukratzen und was ein wütend Weib ist, dir zu zeigen. Also bewahr der Himmel mich, was für ein Anfall. Nichts also nennst du, nichts mir das Verfahren, das du dir schamlos gegen mich erlaubt. Was denn erlaubt ich mir? Was ist geschehen? Was mir geschehen? Ei, seht den Unbefangenen. Er wird mir jetzt so wie sein Herr behaupten, dass er noch gar in Theben nicht gewesen. Was das betrifft, mein Seel, da sag ich dir, dass ich nicht den Geheimnisvollen spiele. Wir haben einen Teufelswein getrunken, der die Gedanken rein und weggespült. Meinst du, mit diesem Pfiff mir zu entkommen? Nein, Karis, auf mein Wort, ich will ein Schuft sein, wenn ich nicht gestern schon hier angekommen. Doch weiß ich nichts von allem, was geschehen, die ganze Welt war mir ein Dudelsack. Du wüsstest nicht mehr, wie du mich behandelt, da gestern Abend du ins Haus getreten? Der Henker hol es. Nicht viel mehr als nichts. Erzählt, ich bin ein gutes Haus, du weißt, ich werde mich selbst verdammen, wenn ich fehlte. Unwürdiger! Es war schon Mitternacht und längst das junge Fürstenpaar zur Ruhe, als du noch immer in Amphitryons Gemächern waltest, deine Wohnung noch mit keinem Blick gesehen. Es muss zuletzt dein Weib sich selber auf die Strümpfe machen, dich aufzusuchen. Und was finde ich jetzt? Wo finde ich jetzt dich, Pflichtvergessener? Hin auf ein Kissen finde ich dich gestreckt, als ob du wie zu Hause hierhin gehörtest. Auf meine zart bekümmerte Beschwerde hat dies dein Herr, Amphitryon, befohlen. Du sollst die Reisestunde nicht verschlafen, er decke früh von Theben aufzubrechen und was dergleichen faule Fische mehr. Kein Wort, kein freundliches von deinen Lippen. Und da ich jetzt mich niederbeuge, liebend, zu einem Kusse, wendest du, Halunke, da wandt dich zu, ich soll dich schlafen lassen. Brav, alter, ehrlicher Sosir. Was? Ich glaube gar, du lobst dich noch. Du lobst dich? Mein Seel, du musst es mir zugute halten. Ich hatte Meerrettich gegessen, Karis. Und hatte recht, den Atem abzuwenden. Ei, was? Ich hätte nichts davon gespürt. Wir hatten auch zu Mittag Meerrettich. Mein Seel, das wusste ich nicht. Man merkt's da nicht. Du kömmst mit diesen Schlichen mir nicht durch. Früh oder spät wird die Verachtung sich, mit der ich mich behandelt sehe, rächen. Es wurmt mich. Ich verwind es nicht, was ich beim Anbruch hier des Tages hören musste. Und ich benutze dir die Freiheit noch, die du mir gabst, so wahr ich ehrlich bin. Welch eine Freiheit habe ich dir gegeben? Du sagtest mir und warst sehr wohl bei Sinnen, dass dich ein Hörnerschmuck nicht kümmern würde. Ja, dass du sehr zufrieden wärst, wenn ich mit dem Thebaner mir die Zeit vertriebe, der hier, du weißt, mir auf der Fährte schleicht. Wohlan, mein Freund, dein Wille soll geschehen. Das hat ein Esel dir gesagt, nicht ich. Spaß hier beiseite, davon sag ich mich los. Du wirst in diesem Stück vernünftig sein. Kann ich es gleichwohl über mich gewinnen? Still jetzt, Alkmene, kommt die Fürstin. Karis, was ist mir unglückseligen widerfahren? Was ist geschehen mir, sprich? Sieh dieses Kleinod. Was ist dies für ein Kleinod, meine Fürstin? Das Diadem ist es des Labdakus, das teure Prachtgeschenk Amphitryons, worauf sein Namenszug gegraben ist. Dies? Dies das Diadem des Labdakus? Hier ist kein Namenszug Amphitryons. Unselige, so bist du sinnberaubt? Hier stünde nicht, dass man's mit Fingern lese, mit großem Gold gegrabenen Zug ein A? Gewiss nicht, beste Fürstin, welch ein Wahn. Hier steht ein anderes fremdes Anfangszeichen. Hier steht ein J. Ein J. Ein J. Man irrt nicht. Weh mir so dann. Weh mir, ich bin verloren. Was ist's, erklärt mir, das euch so bewegt? Wie soll ich Worte finden, meine Karis, das Unerklärliche dir zu erklären? Da ich bestürzt mein Zimmer wiederfinde, nicht wissend, ob ich wache, ob ich träume, wenn sich die rasende Behauptung wagt, dass mir ein anderer erschienen sei, da ich gleichwohl den heißen Schmerz erweg Amphitryons, und dies sein letztes Wort, ergeh den eigenen Bruder, denke dir, den Bruder wieder mich zum Zeugnis aufzurufen. Da ich jetzt frage, hast du wohl geirrt, denn einen F der Irrtum doch von beiden, nicht ich, nicht er sind einer Tücke fähig. Und jener Doppelsinn gescherz mir jetzt durch das Gedächtnis zuckt, da der Geliebte Amphitryon, ich weiß nicht, ob du's hörtest, mir auf Amphitryon den Gatten schmähte. Wie schaudern jetzt Entsetzen mich ergreift und alle Sinne treulos von mir weichen. Fass ich, o du Geliebte, diesen Stein, das einzig unschätzbare teure Pfand, das ganz untrüglich mir zum Zeugnis dient. Jetzt fass ich's, will den werten Namenszug des lieben Lügners eigenen Widersacher bewegt an die entzückten Lippen drücken. Und einen andern fremden Zug erblick ich. Und wie vom Blitz stehe ich gerührt. Ein J. Entsetzlich. Solltet ihr getäuscht euch haben? Ich mich getäuscht. Hier in dem Zuge, meine ich. Ja, in dem Zug, meinst du. So scheint es fast. Und also? Was und also? Beruhigt euch. Es wird noch alles sich zum Guten wenden. O Karis, eh will ich irren in mir selbst. Eh will ich dieses innerste Gefühl, das ich am Mutterbusen eingesogen und das mir sagt, dass ich Alkmene bin, für einen Parther oder Perser halten. Ist diese Hand mein? Diese Brust hier mein? gehört das Bild mir, das der Spiegel strahlt. Er wäre fremder mir als ich. Nimm mir das Aug, so höre ich ihn. Das Ohr, ich fühl ihn. Mir das Gefühl hinweg, ich atm ihn noch. Nimm Aug und Ohr, Gefühl mir und Geruch, mir alle Sinn und gönne mir das Herz, so lässt du mir die Glocke, die ich brauche. Aus einer Welt noch finde ich ihn heraus. Gewiss. Wie konnte ich auch nur zweifeln, Fürstin? Wie könnte ein Weib in solchem Falle irren? Man nimmt ein falsches Kleid, ein Hausgerät. Doch einen Mann greift man im Finstern. Zudem ist er uns allen nicht erschienen. Empfing ihn freudig an der Pforte nicht das ganze Hofgesind, als er erschien? Tag war es noch. Hier müssten 1000 Augen mit Mitternacht bedeckt gewesen sein. Und gleichwohl dieser wunderliche Zug. Warum fiel solch ein fremdes Zeichen mir, das kein verletzter Sinn verwechseln kann? Warum nicht auf den ersten Blick mir auf? Wenn ich zwei solche Namen, liebste Charis, nicht unterscheiden kann, sprich, können sie zwei Führern, ist es möglich, eigen sein, die leichter nicht zu unterscheiden wären? Ihr seid doch sicher, hoffe ich, beste Fürstin. Wie meiner reinen Seele, meine Unschuld. Du müsstest denn die Regung mir missdeuten, dass ich ihn schöner niemals fand als heut. Ich hätte für sein Bild ihn halten können, für sein Gemälde sie von Künstlerhand, dem Leben treu, ins Göttliche verzeichnet. Er stand, ich weiß nicht, vor mir wie im Traum, und ein unsägliches Gefühl ergriff mich meines Glücks, wie ich es nie empfunden, als er mir strahlend wie in Glorie gestern der hohe Sieger von Pharissa nahte. Er war's, Amphitryon, der Göttersohn. Nur schien er selber einer schon mir der Verherrlichten. Ich hätte ihn fragen mögen, ob er mir aus den Sternen niederstiege. Einbildung, Fürstin, das Gesicht der Liebe. Ach, und der doppeldeutige Scherz, o Charis, der immer wiederkehrend zwischen ihm und dem Amphitryon mir unterschied. War er es, dem ich zu eigen mich gegeben? Warum stets den Geliebten nannt er sich, den Dieb nur, welcher bei mir nascht? Fluch mir, wie ich leichtsinnig diesem Scherz gelächelt, kam er mir aus des Gattenmunde nicht. Quält euch mit übereiltem Zweifel nicht. Hat nicht Amphitryon den Zug selbst anerkannt, als ihr ihm heute das Diadem gezeigt? Gewiss, hier ist ein Irrtum, beste Fürstin. Wenn dieses fremde Zeichen ihn nicht irrte, so folgt, dass es dem Steine eigen ist. Und Wahn hat gestern uns getäuscht, geblendet. Doch heute ist alles, wie es soll. Und wenn er es flüchtig nur betrachtet hätte und jetzt mit allen Feldherren wiederkehrte und die Behauptung rasend wiederholte, dass er die Schwelle noch des Hauses nicht betrat. Nicht nur entblößt bin ich von jedem Zeugnis, ein Zeugnis wider mich ist dieser Stein. Was kann ich verwirrte dem entgegnen? Wohin rett ich vor Schmerz mich vor Vernichtung, wenn der Verdacht der Männer ihn geprüft? Muss ich nicht eingestehen, dass dieser Zug der Namenszug nicht des Amphitryon? Nicht eingestehen, dass ein Geschenk mir nicht mit fremdem Zeichen von ihm kommen kann? Ja, schwör ich auf den Altar gleich, dass er mir das Gestein selbst gestern überreicht. Bin ich wohl sicher, sprich, dass ich auch gestern das Zeichen, das hier steht, von ihm empfing? Fasst euch. Hier ist er selbst. Jetzt wird sich's lösen. Mein Herr und mein Gemahl, vergönne mir, dass ich dir knien dieses Kleinod reiche. Ich lege treu mein Leben dir zu Füßen. Hast du mir diesen Stein, betracht ihn wohl, mit eines fremden Namenszug gegeben, so küsse ich ihn vor Lust und Wein auf ihn. Gabst du ihn nicht und leugnest du ihn mir, verleugnest ihn, so sei der Tod mein Los und ewige Nacht begrabe meine Schmach. Mein schönes Weib, werd ich den Stein ergreifen, da solch ein Wert vor mir im Staube liegt? Erhebe dich, was willst du? Fasse dich. Mein zuversichtlich Wort hat dich beleidigt. Ich fühlte damals schuldlos mich und stark. Doch seit ich diesen fremden Zug erblickt, will ich dem innersten Gefühl misstrauen. Ich glaub's, dass mir ein anderer erschienen, wenn es dein Mund mir noch versichern kann. Wie könnte dir ein anderer erscheinen? Alles, was sich dir naht, ist Amphitryon. O mein Gemahl, kannst du mir gütig sagen, warst du's, warst du es nicht? O sprich, du warst's. Es war kein Sterblicher, der dir erschienen. Zeus selbst, der Donnergott, hat dich besucht. Wer? Jupiter. Wer, Rasender, sagst du? Er, Jupiter, sag ich. Er Jupiter? Jupiter, sagt ich und wiederhol's. Kein anderer als er ist in verflossener Nacht erschienen dir. Was das für unerhörte Reden sind. Darf ich auch den Gedanken nur mir gönnen? Würde ich vor solchem Glanze nicht versinken? Würde ich, wär es gewesen, noch das Leben in diesem warmen Busen freudig fühlen? Ich, solcher Gnad unwürdig, ich Sünderin? Ob du der Gnade wert, ob nicht, kömmt nicht zu prüfen dir zu. Du wirst über dich, wie er dich würdiget, ergehen lassen. Gut, gut, Amphitryon, ich verstehe dich. Und deine Großmut rührt mich bis zu Tränen. Du hast dies Wort, ich weiß es, hingeworfen, mich zu zerstreuen. Doch meine Seele kehrt zu ihrem Schmerzgedanken wiederum zurück. Geh du, mein lieber Liebling, geh, mein Alles, und find ein anderes Weib dir und sei glücklich, und lass des Lebens Tage mich durchweinen, dass ich dich nicht beglücken darf. Mein teures Weib, sieh doch den Stein, den du in Händen hältst. Ihr Himmlischen schützt mich vor Wahn. Ist's nicht sein Name, und war's nicht gestern meiner? Ist hier nicht Wunder alles, was sich zeigt? Hielt ich nicht heute dies Diadem noch in versiegeltem Behältnis eingeschlossen, und da ich's öffne, dir den Schmuck zu reichen, seh ich's nicht glänzend an der Brust dir schon? So soll's die Seele denken. Jupiter? Der Götter Ewiger und der Menschen Vater? Nur die Allmächtigen mögen so dreist wie dieser Fremdling dich besuchen, und solcher Nebenbuhler triumphiere ich. Gern mag ich sehen, wenn die Allwissenden den Weg zu deinem Herzen finden, gern, wenn die Allgegenwärtigen dir nahen. Und müssen nicht sie selber noch geliebte Amphitryon sein und seine Züge stehlen, wenn deine Seele sie empfangen soll? Nun ja. Du Himmlische. Ach, wie glücklich bin ich. Und oh, wie gern noch bin ich glücklich. Wie gern will ich den Schmerz empfunden haben, den Jupiter mir zugefügt. Bleibt mir nur alles freundlich, wie es war. Soll ich dir sagen, was ich denke? Nun? Und was, wenn Offenbarung uns nicht wird, sogar geneigt zu glauben, ich mich fühle? Nun und? Du machst mir bang? Wie, wenn du seinen Unwillen, du erschrickst dich nicht, gereizt. Ihn? Ich gereizt? Ist er dir wohl vorhanden? Nimmst du die Welt, sein großes Werk, wohl wahr? Siehst du ihn in der Abendröte Schimmer? Hörst du ihn beim Gesäusel der Gewässer und bei dem Schlag der üppgen Nachtigall? Wenn hoch die Sonne in seinen Tempel strahlt und von der Freude Pulsschlag eingeläutet, ihn alle Gattungen erschaffener preisen, steigst du nicht in des Herzens Schacht hinab und betest deinen Götzen an? Entsetzlicher, was sprichst du da? Kann man ihn frömmer auch und kindlicher verehren? Verglüht ein Tag, dass ich an seinem Altar nicht für mein Leben dankend und dies Herz für dich auch, du Geliebter, niedersenke? Warf ich nicht jüngst noch in gestirnter Nacht das Antlitz tief inbrünstig vor ihm nieder, Anbetung glühend wie Opferdampf gen Himmel aus dem Gebrodel des Gefühls entsenden? Ja, weshalb warfst du aufs Antlitz dich? War's nicht, weil in des Blitzes zuckender Verzeichnung du einen wohlbekannten Zug erkannt? Woher weißt du das? Wer ist's, den du an seinem Altar betest? Ist's nicht Amphitryon, der Geliebte stets, vor welchen du im Staube liegst? Ach, ich Unselge, wie verwirrst du mich! Kann man auch Unwillkürliches verschulden? Soll ich zur weißen Wand des Marmors beten? Ich brauche Züge nun, um ihn zu denken. Siehst du, sagt ich es nicht. Und meinst du nicht, dass solche Abgötterei ihn kränkt? Wird er wohl gern dein schönes Herz entbehren, nicht auch gern von dir sich innig angebetet fühlen? Ach, freilich wird er das. Wo ist der Sünder des Huldgung nicht den Göttern angenehm? Gewiss, er kam, wenn er dir niederstieg, dir nur um dich zu zwingen, ihn zu denken und sich an dir Vergessenen zu rächen. Entsetzlich. Er straft nicht mehr, als du verdient. Doch künftig wirst du immer nur ihn, der dir zu Nacht erschien, an seinem Altar denken. Und nicht mich. Wohlan, ich schwör's dir heilig zu. Ich weiß auf jede Miene, wie er ausgesehen, und werde ihn nicht mit dir verwechseln. Das tu, sonst wagst du, dass er wiederkommt. Und stört dein Gatte dich, so bittest du ihn freundlich, dass er dich auf eine Stunde selbst dir überlasse. Gut, gut, du sollst mit mir zufrieden sein. Es soll in jeder ersten Morgenstunde auch kein Gedanke fürder an dich denken. Jedoch nachher vergesse ich Jupiter. Wenn also jetzt in seinem Glanze der ewige Erschütterer der Wolken sich dir zeigte, Geliebte, sprich, wie würdest du dich fassen? Ach, der furchtbare Augenblick. Hätte ich doch immer ihn gedacht, nur beim Altar, da er so wenig von dir unterschieden. Du sahst noch sein unsterblich Antlitz nicht, Alkmene. Ach, es wird das Herz vor ihm in tausendfacher Seligkeit dir aufgehen. Ja, wenn er deine Seele jetzt berührt und zum Olymp nun scheidend wiederkehrt, so wirst du das Unglaubliche erfahren und weinen, dass du ihm nicht folgen darfst. Nein, nein, das glaube nicht, Amphitryon. Und könnte ich einen Tag zurückleben und mich vor allen Göttern und Heroen in meine Klause riegelfest verschließen, so will ich dich... Wahrhaftig tätest du das. So willigt ich von ganzem Herzen ein. Verflucht der Wahn, der mich hierher gelockt. Was ist dir? Zürnst du? Kränkt dich, dich Geliebter? Du wolltest ihm sein ungeheures Dasein nicht versüßen? Ach, Alkmene, auch der Olymp ist öde ohne Liebe. Was gibt der Erdenvölker Anbetung, gestürzten Staub der Brust der Lechzenden? Er will geliebt sein, nicht ihr Wahn von ihm. In ewiges Schleier eingehüllt, möchte er sich selbst in einer Seele spiegeln, sich aus der Träne des Entzückens widerstrahlen. Geliebte, sieh, so viele Freude schüttet er zwischen Erd und Himmel endlos aus. Wärst du vom Schicksal nur bestimmt, so vieler Millionen Wesen Dank, ihm seine ganze Forderung an die Schöpfung in einem einzigen Lächeln auszuzahlen, würdest du dich ihm wohl... Ach, ich kann's nicht denken, lass mich's nicht denken. Fern sei von mir der Götter großem Ratschluss, mich zu sträuben. Ward ich so heilgem Amte auserkoren, er, der mich schuf, er walte über mich. Doch. Nun? Lässt man die Wahl. Lässt man dir? Die Wahl. So bliebe meine Ehrfurcht ihm und meine Liebe dir, Amphitryon. Wenn ich nun dieser Gott dir wär. Wenn du? Wie ist mir denn, wenn du mir dieser Gott wärst? Ich weiß nicht. Soll ich vor dir niederfallen? Soll ich es nicht? Bist du's mir? Bist du's mir? Entscheide du. Amphitryon bin ich. Amphitryon? Amphitryon, dir, ja. Doch wenn ich, frag ich, dieser Gott dir wäre, wie würdest du dich dann zu fassen wissen? Wenn du mir, Liebster, dieser Gott wärst, ja, so wüsste ich nicht, wo mir Amphitryon wäre. So würde ich folgen dir, wohin du gehst, und wär's auch wie Eurydike zum Orkus. Wenn du nicht wüsstest, wo Amphitryon wäre, doch wie, wenn sich Amphitryon jetzt zeigte? Wenn sich Amphitryon mir... Ach, du quälst mich. Wie kann sich auch Amphitryon mir zeigen, da ich Amphitryon in Armen halte? Und dennoch könntest du leicht den Gott in Armen halten, im Wahn, es sei Amphitryon. Warum soll dein Gefühl dich überraschen? Wenn ich, der Gott, dich hier umschlungen hielt und jetzt so dein Amphitryon sich zeigte, wie wird dein Herz sich wohl erklären? Wenn du, der Gott, mich hier umschlungen hieltest und jetzt so sich Amphitryon mir zeigte, ja... Dann so traurig würde ich sein und wünschen, dass er der Gott mir wäre und dass du Amphitryon mir bliebst, wie du es bist. Mein süßes, angebetetes Geschöpf, in dem so selig ich mich selig preise, so urgemäß dem göttlichen Gedanken in Form und Maß und Seit und Klang, wie es meiner Hand Äonen nicht entschlüpfte. Amphitryon. Sei ruhig, ruhig, ruhig. Es wird sich alles dir zum Siege lösen. Und ehe noch des Sternenheeres Reigen herauf durchs stille Nachtgefilde zieht, weiß deine Brust auch schon, wem sie erglüht. Sosias! Auf jetzt, mein treuer Diener, auf dass ich dieser Tag verherrliche. Alkmene hat sich liebend mir versöhnt. Und du? Du gehst und rufst zu einem Feste im Lager mir, wo du sie triffst, die Gäste. Wie widerlich mir die Gesichter sind von diesem Feldherrn. Jeder hat mir Glückwunsch für das erfochtene Treffen abzustatten. Und in die Arme schließen muss ich jeden. Und in die Hölle jeden fluche ich hin. Nicht einer, dem ein Herz geworden wäre, das meine volle darin auszuschütten. Dass man ein Kleinod aus versiegeltem Behältnis wegstiehlt, ohne Siegellösung, sei's. Taschenspieler können uns von fern hinweg, was wir in Händen halten, gaunern. Doch dass man einem Mann Gestalt und Art entwendet und bei seiner Frau für voll bezahlt, das ist ein leidges Höllenstück des Satans. Um einen Gatten zu erkennen, jetzt so wird man die Ehemänner brennen, Glocken ihnen gleich Hämmeln um die Hälse hängen müssen. Zu argem Trug ist sie so fähig just wie ihre Turteltaub. Eh will ich an die Redlichkeit dem Strick entlaufener Schelme als an die Tücke dieses Weibes glauben. Verrückt ist sie. Und morgen, wenn der Tag graut, werde ich gewiss nach Ärzten schicken müssen. Fänd nur Gelegenheit, sich anzuknüpfen. Auf dies verliebte Erdenabenteuer, dir, alter Vater Jupiter, zu folgen, es ist ein wahres Freundschaftsstück, Merkurs. Beim Stück's mir macht's von Herzen Langeweile. Denn jener Zofe Kares, täuschend als es vonnöten, den Gemahl zu spielen, so groß in dieser Sache ist nicht mein Eifer. Ich will mir hier ein Abenteuer suchen und toll den eifersüchtigen Kauz dort machen. Warum verriegelt man am Tage denn dies Haus? Holla, Geduld! Wer klopft? Ich! Wer ich? Ah, öffne! Öffne! Tölpel, wer denn bist du, der solchen Lärm verführt und so mir spricht? Ich glaub, du kennst mich nicht. Oh ja, ich kenne jeden, der die Klinke drückt. Ob ich ihn kenne? Hat ganz Theben heute Tollwurz gefressen? Den Verstand verloren? Sosias, hey, Sosias! Ja, Sosias, so heiß ich! Schreit der Schuft nicht meinen Namen, als ob er sorgt, ich möchte ihn sonst vergessen. Gerechter Göttermensch, siehst du mich nicht? Vollkommen! Was gibt's? Halunke, was es gibt? Was gibt's denn nicht zum Teufel? Sprich, soll man dir Rede stehen. Du Hunsfort, wart! Mit deinem Stock da oben lehre ich dich solche Sprache mit mir führen. Hoho, da unten ist ein ungeschliffener Riegel. Nimm's nicht für ungut. Teufel! Fasse dich! Hey, da ist niemand hier zu Hause. Philippus Carmion, wo steckt ihr denn? Der Niederträchtige. Man muss dich doch bedienen. Doch harrst du in Geduld nicht, bis sie kommen und rührst mir noch ein einziges Mal den Klöpfel an. So schick ich von hier oben dir eine sausende Gesandtschaft zu. Der Freche, der Schamlose, der. Ein Kerl, den ich mit Füßen oft getreten, den ich, wenn mir die Lust kommt, kreuzgen lassen könnte. Nun, bist du fertig? Hast du mich besehen? Hast du mit deinen stieren Augen bald mich ausgemessen? Wie er auf sie reißt. Wenn man mit Blicken um sich beißen könnte, er hätte mich bereits zerrissen hier. Ich zittere selbst, Sosias, wenn ich denke, was du mit diesen Reden dir bereitest. Wie viele Schläge entsetzlich warten dein? Komm, steig herab und öffne mir. Nun, endlich. Lass mich nicht länger warten, ich bin dringend. Erfährt man doch, was dein Begehren ist. Ich soll die Pforte unten öffnen? Ja! Nun gut, das kann man auch mit Gutem sagen. Wen suchst du? Wen ich suche? Wen du suchst zum Teufel, bist du taub? Wen willst du sprechen? Wen ich will sprechen, Hund? Ich trete alle Knochen dir ein, wenn sich das Haus mir öffnet. Freund, weißt du was? Ich rate dir, dass du gehst. Du reizest mir die Galle. Geh, geh, sag ich. Du sollst, du niederträchtig, erfahren, wie man mit einem Knecht verfährt, der seines Herrn spottet. Seines Herrn? Ich spotte meines Herrn? Du wärst mein Herr? Jetzt höre ich noch, dass er es mir leugnet. Ich kenne nur einen und das ist Amphitryon. Und wer ist außer mir Amphitryon? Trief euker Schuft, der Tag und Nacht verwechselt. Amphitryon? Amphitryon, sag ich. Aha, ihr Thebaner, kommt doch her. Dass mich die Erde entrafft, solch eine Schmach. Hör, guter Freund dort, nenn mir doch die Kneipe, wo du so selig dich gezecht. O Himmel! Was, junger oder alter Wein? Ihr Götter! Warum nicht noch ein Gläschen mehr? Du hättest zum König von Ägypten dich getrunken. Jetzt ist es aus mit mir. Geh, lieber Junge, du tust mir leid. Geh, lege dich aufs Ohr. Hier wohnt Amphitryon, Thebaner Feldherr. Geh, störe seine Ruhe nicht. Was? Doch, dem Hause wer Amphitryon? Hier in dem Hause, ja, er und Alkmene. Geh, sage ich noch einmal, und hüte dich, das Glück der beiden Liebenden zu stören. Willst du nicht, dass er selber dir erscheine und deine Unverschämtheit strafen soll? Was für ein Schlag fällt dir, Unglücklicher. Vernichtend ist er. Es ist aus mit mir. Begraben bin ich schon. Und meine Witwe schon einem anderen Ehegemahl verbunden. Welch ein Entschluss ist jetzt so zu ergreifen? Soll ich die Schande, die mein Haus getroffen, der Welt erklären? Soll ich sie verschweigen? Was? Hier ist nichts zu schonen. Hier ist nichts in dieser Ratsversammlung laut als die Empfindung nur die glühende der Rache. Und meine einzige zarte Sorgfalt sei, dass der Verräter lebend nicht entkomme. Hier seht ihr alles, Herr, was ich an Gästen in solcher Eil zusammenbringen konnte. Mein Seel speise ich auch nicht an eurer Tafel. Das Essen hab ich doch verdient. Asi, da bist du. Nun? Hund, jetzt stirbst du. Ich sterbe, ich bin schon tot. Was aber kann ich jetzt verschuldet haben, da ich die letzten 9 gemessenen Stunden auf eurem Befehl im Lager war? Wer gab dir den Befehl? Wer? Ihr selbst? Wann ich? Nachdem ihr mit Alkmenen euch versöhnt, ihr wart voll Freude. Und ordnete sogleich ein Fest im ganzen Schlosse an. O Himmel, jede Stunde, jeder Schritt führt tiefer mich ins Labyrinth hinein. O, hier im Busen brennt's, mich aufzuklären. Und ach, ich fürchte es wie den Tod. Welch ein Geräusch zwingt mich herabzusteigen. Wer klopft ans Haus? Seid ihr es, meine Feldherren? Wer bist du, ihr allmächtigen Götter? Was sehe ich, Himmel? 2 Amphitryonen. Starr ist vor Schrecken meine ganze Seele. Weh mir! Das Rätsel ist nunmehr gelöst. Wer von euch beiden ist Amphitryon? Fürwahr. 2 so einander nachgeformte Wesen. Kein menschlich Auge unterscheidet sie. Ihr Herrn, hier ist Amphitryon. Der andere ein Schubjak ist, der Züchtigung verdient. Genug der unwürdigen Bezauberung. Ich schließe das Geheimnis auf. Fassung dort, hier bedarf es nicht des Eifers. Wer so besorgt um seinen Namen ist, wird schlechte Gründe haben, ihn zu führen. Das sag ich auch. Er hat den Bauch sich ausgestopft und das Gesicht bemalt, der Gauner. um dem Hausherrn gleichzusehen. Verräter, dein empörendes Geschwätz, 300 Peitschenhiebe strafen es, dir von drei armen Wechseln zugeteilt. Oh, mein Herr ist Mann von Herz, der wird dich lehren, seine Leute schlagen. Wehrt mir nicht länger, sag ich, meine Schmachen des Verräters Herzblut abzuwaschen. Verzeiht uns, Herr, wir dulden diesen Kampf nicht, Amphitryons mit dem Amphitryon. Was, ihr duldet nicht? Lasst uns in Ruhe die Sache untersuchen. Und fühlt ihr wirklich euch, Amphitryon, wie wir in diesem sonderbaren Falle zwar hoffen, aber auch bezweifeln müssen, so wird es schwerer euch als ihm nicht werden, uns diesen Umstand gültig zu beweisen. Ich euch den Umstand? Es soll der ganze Weltenkreis erfahren, dass keine Schmach Amphitryon getroffen und den Verdacht, den jener Tor erregt, hier steht, wer ihn zu Schanden machen kann. Mein Seel, ich wusste es wohl. Dies Wort, ihr Herren, streut allen weiteren Zweifel in die Lüfte. Der ist der wirkliche Amphitryon, bei dem zu Mittag jetzt gegessen wird. Ihr Ewgen und gerechten Götter, kann auch so tief ein Mensch erniedrigt werden? Von dem verruchtesten Betrüger mir Weib, Ehre, Herrschaft, Namen stehlen lassen. Du gehst und rufst und bringst mir deine Freunde. Nachher sag ich zwei Worte, jetzt so nichts. Jetzt schließt mit dem Erstaunen Waffenstillstand und geht und tischt und pokuliert bis morgen. Wohin? Ich glaube, du steckst die Nase auch hierher, durch Schnüffler, Unverschämter, du der Küchen. Nein, bitte lauf nicht. Fort, hinweg dort, sag ich. Soll ich die Haube dir zurechte setzen? Wie, was Großmütiges und Edles ich. Fass dich. Verschon ein wenig den Sosias. Sosias. Wer wollte immer bitterlich erpicht sein, auf sich selber loszuschlagen? Du fällst in deine alten Tücken wieder? Du nimmst nichtswürdiger den Namen mir? Den Namen des Sosias mir? Ei, was behüt mich Gott, mein wackeres Selbst. Werd ich so karg dir, so missgünstig sein? Nimm ihn zur Hälfte diesen Namen hin. Nimm ihn den Plunder. Willst du's, nimm ihn ganz. Und wär's der Name Castor oder Pollux, was teilt ich gern nicht mit dir, Bruderherz? Ich dulde dich in meines Herrenhause. Duld auch du mich in brüderlicher Liebe, und während jene beiden eifersüchtigen Amphitryonen sich die Hälse brechen, lass die Sosias einverständig beide zu Tische sitzen und die Becher heiter zusammenstoßen, dass sie leben sollen. Nichts, nichts. Der aberwitzige Vorschlag der. Soll ich inzwischen Hungerpfoten saugen? Es ist für einen nur gedeckt. Gleich viel ein mütterlicher Schoß hat uns geboren, eine Hütte uns beschirmt, in einem Bette haben wir geschlafen, ein Kleid ward brüderlich, ein Los uns beiden. So lass uns auch aus einer Schüssel essen. Von der Gemeinschaft weiß ich nichts. Ich bin von Jugend Mutterseel allein gewesen und weder Bette habe ich je noch Kleid noch einen Bissen Brot geteilt. Besinne dich, wir zwei sind Zwillingsbrüder. Du bist der Ältere, ich bescheide mich. Du wirst in jedem Stück voran mir gehen, den Ersten nimmst du und die Ungeraden. Den zweiten Löffel und die Geraden nicht. Nichts, meine volle Portion gebrauche ich. Und was mir übrig bleibt, das hebe ich auf. Den wollte ich lehren bei den großen Göttern, der mit der Hand mir auf den Teller käme. So dulde mich als deinen Schatten mindestens, der hintern Stuhl entlangfällt, wo du isst. Auch nicht als meine Spur im Sande. Fort! Oh, du barbarisch Herz, du Mensch von Erz, auf einem Amboss keilend ausgeprägt. Was denkst du? Soll ich wie ein wandernder Geselle vor dem Tor ins Gras mich legen und von der blauen Luft des Himmels leben? Ein reichlich zugemessenes Mahl hat heut bei Gott kein Pferd so gut verdient als ich. Kam ich zu Nacht nicht aus dem Lager an? Musste ich zurück nicht wieder mit dem Morgen, um Gäste für die Tafel aufzutreiben? Hab ich auf diesen Teufelsreisen mir nicht die geschäftigen alten Beine fast bis auf die Hüften trittend abgelaufen? Wurst gibt es heut und aufgewärmten Kohl. Und die just brauch ich, um mich herzustellen. Ja, hast du recht. Und über die verfluchten Kienwurzel, die den ganzen Weg durchflechten, bricht man die Beine fast sich und den Hals. Nun also? Ich verlassene von den Göttern. Wurst also hat die Karis? Frische, ja. Doch nicht für dich. Man hat ein Schwein geschlachtet und Karis habe ich wieder gut gemacht. Gut, gut. Ich lege mich ins Grab. Und Kohl? Kohl, aufgewärmten, ja. Und wem das Wasser im Mund etwa zusammenläuft, der hat vor mir und Karis sich in Acht zu nehmen. Von mir fresst euren Kohl, dass ihr dran stickt. Was brauche ich eure Würste? Wer den Vögel im Himmel Speisung reicht, wird auch so, denke ich, den alten, ehrlichen Sosias speisen. Du gibst Verräter dir den Namen noch? Du wagst Hund niederträchtig. Nein, was? Ich sprach von mir nicht. Ich sprach von einem alten Anverwandten Sosias, der hier sonst in Diensten stand und der die anderen Diener sonst zerbleute. Bis eines Tags ein Kerl, der wie aus Wolken fiel, ihn aus dem Haus warf, just zur Essenszeit. Nimm dich in Acht, sag ich, und weiter nichts. Nimm dich in Acht, rat ich dir. Willst du länger zur Zahl noch der Lebendigen dich zählen? Wie ich dich schmeißen würde, hätte ich Herz, du von der Bank gefallener Gauner, du von zu viel Hochmut aufgebläht. Was sagst du? Was? Mir schien, du sagtest etwas. Ich? Du? Ich muckste nicht. Ich hörte doch von Schmeißen, irre ich nicht, und von der Bank gefallenem Gauner reden. Du wirst ein Papagei gewesen sein, wenn's Wetter gut ist, schwatzen sie. Es sei, du lebst jetzt wohl. Doch juckt der Rücken dir. In diesem Haus hier kannst du mich erfragen. Hochmütiger Satan, möchtest du am Schwein den Tod dir holen, das man schlachtete? Den lehrt er, der ihm auf den Teller käme. Ich möchte er mit einem Schäferhund halbpart als ihm aus einer Schüssel essen. Sein Vater könnte Hungers vor ihm sterben, dass er ihm auch so viel nicht gönnt, als ihm in hohlen Zähnen kauend stecken bleibt. Geh, dir geschieht ganz recht, Abtrünnige. Und hätte ich Würst in jeder Hand hier eine, ich wollte sie in meinen Mund nicht stecken. So seinen armen, wackern Herrn verlassen, den Übermacht aus seinem Hause stieß. Seid mir gegrüßt. Wer rief euch, meine Freunde? Ihr Bürger Thebens, hört mich an. Ich bin es nicht, der euch hierher gerufen, wenn eure strömende Versammlung gleich von Herzen mir willkommen ist. Er war's, der lügnerische Höllengeist, der mich aus Theben will, aus meiner Frauen Herzen, aus dem Gedächtnis mich der Welt, ja könnt er's, aus des Bewusstseins eigener Feste drängen. Wenn ihr jetzt zwischen mir und ihm, wie zwischen zwei Wassertropfen, euch entscheiden müsst, der eine süß und rein und echt und silbern, Gift, Rug und List und Mord und Tod der andere. Alsdann erinnert euch, dass ich Amphitryon, ihr Bürger Thebens, bin, der dieses Helmes Feder eingeknickt. Hier leg ich mich zu euren Füßen, mein echter, edler und verfolgter Herr. Gekommen bin ich völlig zur Erkenntnis und warte jetzt auf meines Frevels Lohn. Schlagt, ohrfeigt, prügelt, stoßt mich, tretet mich. Gebt mir den Tod, mein selig, muckse nicht. Steh auf, was ist geschehen? Vom aufgetragenen Essen nicht den Geruch auch hat man mir gegönnt. Das andere Ich, des anderen ihr Bedienter, vom Teufel wieder völlig was besessen. Und kurz, ich bin entsoziatisiert, wie man euch entamphitryonisiert. Ihr hört, ihr Bürger! Ja, ihr Bürger Thebens! Hier ist der wirkliche Amphitryon. Und jener, der bei Tische sitzt, ist wert, dass ihn die Raben selber fressen. Auf! Stürmt das Haus jetzt, wenn ihr wollt so gut sein, so finden wir den Kohl noch warm. Folgt mir! Doch seht, da kommt er selbst schon. Er und sie. Entsetzlicher, ein Sterblicher, sagst du? Und schmachvoll willst du seinem Blick mich zeigen? Die ganze Welt, Geliebte, muss erfahren, dass niemand deiner Seele nahte als nur dein Gatte, als Amphitryon. Herr meines Lebens, die Unglückliche. Niemand. Kannst ein gefallenes Los du ändern? Du bist dir's, Teuerste, du bist mir's schuldig. Blitz, Höll und Teufel, solch ein Auftritt mir. Seid mir willkommen, Bürger dieser Stadt. Mordhund, sie kamen dir den Tod zu geben. Aufruf ich, ihr Thebaner. Vor der du bist, lass dir zwei Worte sagen. Alkmene, meine Braut, erkläre dich. Schenk mir noch einmal deine Augenlicht. Sag, dass du jenen anerkennst als Gatten und so urschnell, als der Gedanke zuckt, befreit dies Schwert von meinem Anblick dich. Dir wäre dieser Busen unbekannt, von dem so oft dein Ohr dir lauschend sagte, wie viele Schläge liebend er dir klopft. Du solltest diese Töne nicht erkennen, die du so oft noch, eh sie laut geworden, mit Blicken schon mir von der Lippe stahlst. Dass ich zu ewiger Nacht versinken könnte. Ich wusste es wohl. Ihr seht's, ihr Bürger Thebens. Eh wird der rasche Peneus rückwärts fließen, eh sich der Bosporus auf Ida betten, eh wird das Dromeda den Ozean durchwandeln, als sie dort jenen Fremdling anerkennen. Gib der Wahrheit deine Stimme, Kind. Hier, dieser ist Amphitryon, ihr Freunde. Er dort Amphitryon? Allmächtige Götter. Wohlan, es fiel dein Los. Entferne dich. Alkmene, Geliebte. Nichts wird geschändlicher. Mit diesem Namen wagst du mich zu nennen? Nicht vor des Gatten scheu gebietendem Antlitz bin ich vor deiner Wut gesichert. Jetzt erst, was für ein Wahn mich täuscht, erblick ich. Verflucht die Sinne, die so gröblichem Betrug erliegen. O, verflucht der Busen, der solche falschen Töne gibt. Verflucht die Seele, die nicht so viel taugt, um ihren eigenen Geliebten sich zu merken. Geh, deine schnöde List ist dir geglückt und meine Seele Frieden eingeknickt. Du Unglückselige! Bin ich es denn, der dir in der verflossenen Nacht erschienen? Genug fortan! Entlass mich, mein Gemahl. Du wirst die bitterste der Lebensstunden jetzt gütig mir ein wenig kürzen. Lass diesen tausend Blicken mich entfliehen, die mich wie Keulen kreuzend niederschlagen. Du Göttliche, glanzvoller als die Sonne. Dein wartet ein Triumph, wie er in Thebe noch keiner Fürstentochter ist geworden. Und einen Augenblick verweilst du noch. Glaubst du nunmehr, dass ich Amphitryon? Ob ich nunmehr Amphitryon dich glaube? Du Mensch! Entsetzlicher, als mir der Atem reicht, es auszusprechen. O, ihrer Worte jedes ist wahrhaftig. Zehnfach geläutert Gold ist nicht so wahr. Läs ich mit Blitzen in die Nacht Geschriebenes und riefe Stimme mir des Donners zu. Nicht dem Orakel würd ich so vertrauen, als was ihr unverfälschter Mund gesagt. Jetzt einen Eid selbst auf den Altar schwör ich und sterbe siebenfachen Todes gleich, des unerschütterlich erfassten Glaubens, dass er Amphitryon ihr ist. Wohlan, du bist Amphitryon. Ich bin's. Und wer bist du, furchtbarer Geist? Amphitryon. Ich glaubte, dass du's wüsstest. Amphitryon, das fasst kein Sterblicher. Sei uns verständlich. Welche Reden, das entsetzlich. Meinst du, dir sei Amphitryon erschienen? Lass ewig in dem Irrtum mich, soll mir dein Licht die Seele ewig nicht umnachten. O Fluch der Seligkeit, die du mir schenktest, müsst ich dir ewig nicht vorhanden sein. Heraus jetzt mit der Sprache dort, wer bist du? Du willst es wissen? Wer bin ich? Schützt mich, ihr Himmlischen. Anbetung, die in Staub. Du bist der große Donnerer. Und dein ist alles, was ich habe. Zeus hat in deinem Hause sich gefallen, Amphitryon. Und seiner göttlichen Zufriedenheit soll dir ein Zeichen werden. Lass deinen schwarzen Kummer jetzt entfliehen und öffne den Triumph dein Herz. Es wird dein Ruhm fortan in den Gestirnen seine Grenze haben. Bist du mit deinem Dank zufrieden, nicht? Auch gut. Dein liebster Wunsch soll sich erfüllen. Nein, Vater Zeus. Zufrieden bin ich nicht. Und meines Herzens Wunsche wächst die Zunge. Was du dem Tyndarus getan, tust du auch dem Amphitryon. Schenk einen Sohn groß wie die Tyndariden ihm. Es sei. Dir wird ein Sohn geboren werden, dessen Name Herkules. Es wird an Ruhm kein Heros sich der Vorwelt mit ihm messen, auch meine ewigen Dioskuren nicht. Dank dir. Und diese hier nicht raubst du mir? Sie atmet nicht, sieh her. Sie wird dir bleiben. Doch lass sie ruhen, wenn sie dir bleiben soll. Hermes! Amphitryon! Gleich folge ich dir, du Göttlicher. Wenn ich erst jenem Kauze dort gesagt, dass ich sein hässliches Gesicht zu tragen nun müde bin, dass ich mir mit Ambrosia jetzt von den olympischen Wangen waschen werde, dass er besingenswürd Geschläge empfangen und dass ich mehr und minder nicht als Hermes, der Fußgeflügelte der Götter, bin. Dass du für immer unbesungen mich gelassen hättest. Mein Lebtag sah ich noch solch einen Teufelskerl mit Prügeln nicht. Alkmene. Ach,